بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Alle Sukkubet Allah dem Herrn der Welten und Allahs Segen und Heilen preisen seinen Propheten Muhammad und auf alle seine Familie, auf seine ganze Familie und auf seine Freunde und an alle seine Nachfolger bis am jüngsten Tag. Heute kommen wir zum neuen Kapitel, unter Kapitel Babun Man haqqaqa at-tawhid dakhala al-jannata bighayri hisab. Unterkapitel lautet: Wer den Tawhid in die Tat umsetzt, wer den Tawhid wirklich umsetzt, der geht ins Paradies ein, ohne dass mit ihm abgerechnet wird. Alhamdulillah. Und das ist ein Kapitel, das im Grunde genommen das Kapitel vorher vervollständigt. Denn es ging im Kapitel vorher über die Vorzüglichkeit des Tawhid und was es an Sünden auslöscht. Und jetzt geht es darum, wer den Tawhid umsetzt, in Wirklichkeit umsetzt, wie Allah es verlangt hat, der geht ins Paradies ein, ohne dass Allah subhanahu wa ta'ala ihn bestrafen wird und ohne dass er ihn nach überhaupt irgendeiner Sünde fragen wird. Und erstens, es gibt Voraussetzungen, also er wird nach keiner einzigen Sünde gefragt, die er gemacht hat. Und es gibt Voraussetzungen, dass man diese Sache tatsächlich erlangt, diese gewaltige Stufe bei Allah subhanahu wa ta'ala erlangt. Und zwar muss man den Glauben, den Tawhid ganz reinigen vom Schirk, von allen Arten von Götzendienst und Quälgötterei und Teilhaberei gegenüber Allah subhanahu wa ta'ala. Und das geschieht durch drei Dinge. Erstens durch das Wissen, Al-Ilm. Man kann nicht den Tawhid in die Tat umsetzen, wenn man nicht Wissen hat über den Tawhid. Und der Beleg dafür ist die Aussage Allah subhanahu wa ta'ala. Er sagte, فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ. Und wisse, oder so dann wisse, dass es keinen Gott gibt außer Allah. Und man muss die Bedeutung von La ilaha illallah kennen. Und das ist in Surat Muhammad, Surah 47, Vers 19, auf der Seite 508. Dann zweitens muss man auch daran glauben, Al-I'tiqad, Aqidah, man muss es verinnerlichen in seinem Herzen. Deswegen, wenn man es weiß und es allerdings ablehnt und zu überheblich ist, dann nutzt einem das Wissen überhaupt nichts, dann nutzt einem La ilaha illallah gar nichts, wenn man nicht daran geglaubt hat. Und der Beweis dafür ist, dass man es auch wissen muss, Entschuldigung, dass man es auch daran glauben muss, ist zum Beispiel Iblis. Allahs Fluch lastet ja auf ihn. Er wusste sehr wohl, dass Allah ein Einziger ist und er hat sogar mit Allah gesprochen. Und Allah hat ihn gefragt, warum hast du dich nicht niedergeworfen für eine Sache, die ich mit meinen eigenen beiden Händen erschaffen habe? Und er hat sich geweigert. Ja? Und das heißt, er wusste sehr wohl, wer Allah ist und kannte ihn oder kennt ihn vielleicht sogar noch besser als wir. Und trotzdem hat er sich Allah nicht ergeben. Und auch sagte Allah subhanahu wa ta'ala über die Kuffar, also dass die Kuffar sagen, أَجَعَلَ الْآلِهَةَ إِلَهًا وَاحِدًا. Und zwar sagt er, hat er etwa, also Muhammad s.a.w., hat er etwa die Götter zu einem einzigen Gott gemacht? Sie haben verstanden, worum es geht. Hat er etwa diese vielen Götter, die wir haben, zu einem einzigen Gott gemacht? إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ. Das ist doch fürwahr etwas Verwunderliches. Und in Surat Sa'd 38, Vers 5, auf der Seite 453. Und drittens, Al-Inqiyad, dass man sich dieser Sache ergibt und fügt. Denn es nutzt nichts, wenn ich es weiß und daran glaube und nicht mich dann ergebe und danach handle. Denn die Handlung ist ein Beweis dafür, dass man es auch im Herzen hat. Also wenn man es weiß und es glaubt und nicht danach handelt, hat man den Tawhid nicht in die Tat umgesetzt. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagte, إِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ يَسْتَكْبِرُونَ. Wenn zu ihnen gesagt wurde, La ilaha illallah, dann waren sie überheblich. وَيَقُولُونَ أَإِنَّا لَتَارِكُوا آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونَ. Und sie sagen, sollen wir etwa unsere Götter verlassen für einen verrückten Dichter? Und das sagt Allah subhanahu wa ta'ala in Surat As-Saffat, dass eben die Kuffar das sagen, in Surat 37, Vers 35 und 36, auf Seite 447. Wenn man also diese Sachen, diese drei Voraussetzungen erfüllt und umsetzt, dann ist das Paradies für einen garantiert. Und garantiert ohne, dass man mit einem abgerechnet wird. Und mit Abrechnung ist eben gemeint, dass Allah subhanahu wa ta'ala einem fragt nach jeder einzelnen Sünde, die man begangen hat. Und man braucht nicht zu sagen, Insha'Allah, in dieser Hinsicht. Weil Allah subhanahu wa ta'ala uns das so mitgeteilt hat, durch seinen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Insofern ist es eine gesicherte Sache. Und deswegen sagen wir, jeder Mensch, der diese Sache umsetzt, er wird ins Paradies eingehen, ohne dass er von Allah bestraft wird. ohne dass er nicht nur bestraft ist, sondern auch nicht zur Rechenschaft gezogen wird. Und das ist allgemein. Allerdings, wenn es um eine bestimmte Person geht, dann sagen wir auf keinen Fall, dass diese Person diese gewaltige Stufe erreichen wird. Es sei denn, Allah subhanahu wa ta'ala hat es uns mitgeteilt oder sein Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wie in einem Fall, den wir demnächst gleich sehen werden. Na. Und dann erwähnte der Autor ein Beispiel für eine Person, alayhi salam, die den Tawhid tatsächlich in die Tat umgesetzt hat. Und ein Beispiel, ein Vorbild für die Menschheit ist. Allah subhanahu wa ta'ala sagte, Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifan wa lam yakun minal mushrikin. Abraham war ein Vorbild, Allah demütig gegenüber und einer der Anhänger des rechten Glaubens. Und er gehörte nicht zu den Götzendienern. Und dies sagte Allah in Surah An-Nahl auf der Surah 16 auf der Seite 281 im Vers 120. Und das Wort Ummah im Arabischen, nebenbei gemerkt, kommt im Koran vor mit verschiedenen Bedeutungen. Ummah ist uns allen bekannt unter Gemeinschaft, Gemeinde. Kommt allerdings auch vor als Religion, Din, und auch vor als Imam, Führer oder Vorbild, wie in diesem Fall. Und Ad-Dahr, und auch als die Zeit oder Zeitspanne. Ja. Und diese Aussage Allah subhanahu wa ta'ala, inna Ibrahim kana ummah, das heißt wahrlich Abraham war ein Vorbild, ist ein Lob von Allah subhanahu wa ta'ala Ibrahim gegenüber, dass er ein Imam ist, dem Folge zu leisten ist. Und dass er ist einer der edlen Gesandten. Und nicht nur einer der edlen Gesandten, sondern einer der sehr standhaften edlen Gesandten. Und er ist ein Vorbild in Bezug auf seine Taten und auch in Bezug auf seinen Dschihad und auch besonders in Bezug auf den Dschihad, den er gegen sein eigenes Volk geleistet hat. Und dadurch hat er an Leid erfahren, was er an Leid erfahren hat. Und er wurde ins Feuer geworfen. Und Allah subhanahu wa ta'ala hat ihn auch geprüft, seinen Glauben geprüft, dadurch, dass er seinen eigenen Sohn oder seinen einzigen Sohn, und zwar Ismail, schlachten sollte, opfern sollte für Allah subhanahu wa ta'ala. Und Allah subhanahu wa ta'ala hat nicht irgendeinen Zeitpunkt auserwählt für seinen Sohn Ibrahim, dass er ihn opfern soll, sondern er hat gerade ein Alter erwähnt, wo er gerade laufen konnte. Und man sagt, dass eine Weisheit, die dahinter steckt, ist, dass wenn das Kind nämlich sehr, sehr klein ist, also gerade geboren ist und man müsste es opfern, dann fällt es einem leichter. Oder wenn das Kind schon, oder besser gesagt, wenn man schon sehr alt geworden ist, ja, und man sowieso bald sterben wird, dann fällt es einem auch leichter, jemanden zu opfern. Aber wenn das Kind gerade anfängt zu laufen und einem hinterherläuft und einem alles nachmacht, und man ihm gerade alles beibringen möchte, was man ihm beibringen möchte, und dann kommt der Befehl, dass man ihn opfern soll, das ist das schwierigste Alter, wo man sich von diesem Kind trennen kann, weil man, gerade ist es ans Herz gewachsen. Ja. Und aber Ismail alayhi salam war ein gehorsamer Junge und Sohn, und er sagte nichts anderes als Ya abatif al ma tu'mar, satajiduni insha Allahu min as-sabirin. Er sagte, oh mein Väterchen, er sagte, ja, mach das, was dir befohlen wurde, und du wirst mich insha Allah als einen der Standhaften oder als einen der Geduldigen vorfinden. Und er hat auf keinen Fall sich geweigert, das sagte er in Surat As-Saffat 37, Vers 102, auf Seite 449. Und er hat sich nicht geweigert und nicht gezögert und ist nicht irgendwie verschwunden, sondern er hat genau dasselbe gewollt, was sein Vater wollte und hat auch und was Allah subhanahu wa ta'ala ihm nämlich angeordnet hat. Und er wollte nicht nur Allah gehorchen, sondern er wollte auch gleichzeitig seinem Vater gegenüber gehorsam sein. Und das war auch, ist ja auch eine Ibadah. Und deswegen sagte er, du wirst mich insha'Allah als einen der Standhaften vorfinden. Und du wirst mich vorfinden, satajiduni, das bedeutet, dass er fest entschlossen ist, weil er es gesagt hat. Und trotzdem sagte er insha'Allah, denn niemand weiß, wie geduldig man sein wird. Niemand weiß, wie geduldig man sein wird, wenn man, wie er in diesem Fall, musste sich opfern lassen von seinem eigenen Vater. Aber er sagte insha'Allah, mit Allahs Erlaubnis wird er geduldig sein. Nun, als er sich dann ergeben hatte, Allahs Befehl ergeben hatte, dem Allmächtigen und dem Ruhmvollen, und sein Vater Ibrahim a.s. ihn auf seine eigene Stirn, auf die Stirn gelegt hat, also hat Ismail auf seine Stirn gelegt, damit er sein Gesicht nicht sehen kann, sagen die Verstorben, damit er sein Gesicht nicht sehen kann. Und dann kam Allah subhanahu wa ta'ala das Hilfe oder Erlösung, und er sagte, oder es wurde gesagt, wa nadaynahu an ya Ibrahim, und wir riefen ihn und sagten, o Abraham, qad saddaqta ar-ru'ya, also du hast das Traumgesicht schon wahr gemacht, denn er hatte ja das im Traum gesehen, und das Traumgesicht der Propheten ist ja Offenbarung. Das Traumgesicht der Propheten im Gegensatz zu anderen Menschen ist Offenbarung. Inna kadhalika najzi al-muhsinin, auf diese Art und Weise belohnen wir die Gutestuenden. In Surat As-Saffat, Vers 104 bis 105. Und es ist nicht richtig, was manche erwähnt haben, und zwar, dass irgendwie sein Messer stumpf geworden ist oder dass sein Hals zu Eisen geworden ist. Denn Allah subhanahu wa ta'ala, denn sowas nimmt man nur an, wenn es authentisch überliefert worden ist. Und wenn Allah subhanahu wa ta'ala schon erwähnt hat im Koran, dass er ihn auf die Stirn gelegt hat, und dann wurde gerufen, o Abraham, du hast das Traumgesicht schon wahr gemacht, dann bedeutet das, dass es eben noch nicht geschnitten hat, ja, und noch nicht versucht hat, oder es ist einfach nicht überliefert worden, deswegen sagen wir es nicht. Weil es geht ja um Sachen, die vor mehreren tausenden von Jahren stattgefunden haben, und wir haben keinen Zugang zu solchen Geschichten, außer durch die Offenbarung, sonst haben wir gar keinen anderen Zugang zu diesen Sachen. Und was die Kinder Israels und was also Juden, Christen überliefern, kann wahr sein und kann falsch sein. Na. Allah sagte über ihn qanitan, das heißt, er war Allah demütig ergeben, heißt hier in der Übersetzung, und gemeint ist, dass er Allah subhanahu wa ta'ala gegenüber immer gehorsam war. In jeder Situation. Und auch standhaft war in der Gehorsamkeit. Und ebenso wie Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sein Sohn, also einer seiner Söhne, ne, also abwärts, auch in jeder Angelegenheit Allah subhanahu wa ta'ala dachte oder gedachte. Wenn der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam stand, hatte Allah gedacht. Wenn er saß, hatte Allah gedacht. Und wenn er schlafen wollte, hat Allah gedacht. Wenn er essen wollte, hat Allah gedacht. Wenn er mit dem Verrichten seines Geschäftes fertig war, hatte Allah gedacht. Wenn er im Gebet stand in der Nacht, oder wenn er in der Nacht war, hat Allah es gedacht, weil er im Gebet stand. Ja. Sallallahu alaihi wasallam. Und Hanifan, was hier übersetzt worden ist als aufrecht, oder einer der Anhänger des rechten Glaubens war, Hanif, bedeutet eben, dass er vom Schirk abgewichen ist, oder abgewendet war. Er war vom Schirk abgewendet. Und von allem, was der Gehorsamkeit widerspricht. Also alles, was Ma'asiyah ist, alles, was Ungehorsamkeit ist. Und dann sagte Allah subhanahu wa ta'ala noch zusätzlich, وَلَمْ يَكُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ, und er war nicht einer der Götzendiener. Und das ist nochmal eine Betonung. Das ist eine Betonung. Weil einmal hat er ihm zugeschrieben, dass er ein Muslim war, Hanif, er war aufrecht und vom Schirk weit entfernt. Und dann sagte er noch zusätzlich, und er war keiner der Mushrikin. Also eine doppelte Betonung durch Bejahung und Verneinung. Und wie er war nämlich wie alle anderen Propheten vom Schirk weit entfernt. Und auch vor der Entsendung waren die Propheten von den großen Sünden und nach der Entsendung von den großen Sünden weit entfernt. Und haben sie niemals begangen. Und wer sich die Geschichte von Ibrahim a.s., man kann sagen Ibrahim, man kann auch sagen Ibrahim, wer sich die Geschichte von Ibrahim a.s. verinnerlicht, weiß zu schätzen, dass er einer der sehr geduldigen Menschen gewesen ist. Und nur jemand ist wirklich geduldig wie er, wenn man sich bewusst ist und wenn man überzeugt davon ist und sich sicher ist und Gewissheit hat, dass man von Allah subhanahu wa ta'ala belohnt wird. Und wer auch nur den geringsten Zweifel hat, der wird nicht diese ganzen Prüfungen bestehen können. Und das ist ein Beweis dafür, dass Ibrahim a.s. den Tawhid und die Gehorsamkeit auf die beste Art und Weise umgesetzt hat. Na. Und wir müssen wissen, oder wir sollen wissen, dass wenn Allah subhanahu wa ta'ala jemanden lobt im Koran, dann zieht das zwei Dinge mit sich. Erstens einmal, was man öfter vergisst, dass wir oder dass Allah subhanahu wa ta'ala diese Person liebt, die er gelobt hat. Und deswegen genauso, wenn Allah subhanahu wa ta'ala jemanden im Schlechten erwähnt hat, dann hassen wir ihn und verabscheuen ihn. Und deswegen lieben wir Ibrahim a.s., weil Allah subhanahu wa ta'ala über ihn gut gesprochen hat. Und wir verabscheuen sein Volk, denn sie waren Irregehende, Dalin. Und wir lieben auf der anderen Seite wiederum die Engel, auch wenn sie nicht so sind wie wir, keine Menschen sind. Aber wir lieben sie, warum? Weil sie das tun, was Allah von ihnen verlangt. Und wir verabscheuen die Satane, auch wenn sie wiederum nicht von unserer, gleich sind wie wir. Ja, gleich sind wie wir. Gemeint ist jetzt die, natürlich, wenn ich meine Shayatin, kann ich meinen auch die Shayatin, die Satane von den Menschen. Es gibt, wie Allah im Koran sagt, Shayatin al-Insi wal-Jinn. Es gibt Shayatin, Satane von den Menschen und Satane von den Jinn. Weil Shayatin ist nicht anders als eine üble Seele. Einer, der von Allah ganz weit entfernt ist. Und wie gesagt, auch die gläubigen Jinn, wir lieben sie, weil sie Allah gehorchen. Und die Frevler und die Ungläubigen unter ihnen verabscheuen wir, weil sie Allah nicht gehorchen. Und na, zweitens, die zweite Sache, die sich daraus ergibt, wenn Allah subhanahu wa ta'ala jemanden lobt, ist, dass er das erwähnt, damit wir ihm folgen, damit wir dieser Person folgen, die Allah subhanahu wa ta'ala gelobt hat. Der Allah subhanahu wa ta'ala sagte, لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ. Allah sagte, Surat Yusuf, auf der Seite 248, Surah 12, Seite, na'am. In ihren Geschichten ist wahrlich eine Lehre für denjenigen oder für diejenigen, die Verstand besitzen. Und das ist ein Beweis dafür, dass die Geschichten im Koran erwähnt werden, damit wir daraus Schlussfolgerungen ziehen. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagte ebenfalls in Surat al-Mumtahana auf der Seite 549: قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ. Ihr habt doch ein schönes Vorbild in Ibrahim und denjenigen, die mit ihm waren. Und er sagte, subhanahu wa ta'ala, eine Seite weiter, لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيهِمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُ اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرِ. Ihr habt ja in ihnen ein schönes Vorbild, und zwar für einen jeden, der auf Allah und auf den jüngsten Tag hofft. Na. Und Allah subhanahu wa ta'ala hat uns eben diese Geschichten erwähnt, damit wir daraus profitieren. Und warum ist es wichtig, dass wir diese beiden Schlussfolgerungen betonen? Weil manchmal vergisst man besonders die erste. Man vergisst, dass wir diejenigen lieben müssen, die Allah liebt. Und dass wir diejenigen verabscheuen müssen, die Allah verabscheut. Und dass wir, und die zweite ist eben, was uns allen, inshallah, einleuchtet, eben, dass wir nach dem handeln sollen, nach den Personen handeln sollen, die Allah gelobt hat. Und das Lieben für Allah und das Verabscheuen für Allah ist Teil des Glaubens. Das Lieben für Allah und das Verabscheuen für Allah ist Teil des Glaubens. Ein Nutzen, den wir vielleicht aus dieser Geschichte ziehen können, von Ibrahim a.s., auch wenn sie jetzt nicht direkt im Zusammenhang steht mit dem Thema, aber der Vater von Ibrahim ist als Kafir gestorben. Und wir glauben, dass sein Name, die richtige Ansicht ist, sein Name Azar war, wie Allah es erwähnt hat. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ Azar, und erwähne, als Abraham zu seinem Vater Azar sagte, in Surat al-An'am, Surah 16, Vers 74. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagte uns auch über Ibrahim a.s. auf der Seite 205, Surat al-Tawbah, er sagte, und die Bitte Ibrahims um Vergebung für seinen Vater war nur wegen eines Versprechens, das er ihm gegeben hatte. War nur wegen eines Versprechens, das er ihm gegeben hatte. Und er hat es ihm versprochen. In Surat Maryam sagte er, سَأَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّي, سَأَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّي. Ich werde meinen Herrn für dich um Vergebung bitten. إِنَّهُ كَانَ بِحَفِيَّ, er ist mir ja entgegenkommend. Und das sagt Surat Maryam, Surat 19, Vers 47, Seite 308. Und nachdem Ibrahim dieses Versprechen gegeben hatte, hatte er auch für seinen Vater um Vergebung gebeten. Aber Allah subhanahu wa ta'ala sagt weiterhin, فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌ لِلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ. Als ihm aber klar wurde, dass er ein Feind Allahs war, sagte er sich von ihm los, إِنَّ إِبْرَهِيمَ لَأَوَّاهٌ حَلِيمٌ. Ibrahim war fürwahr weichherzig und nachsichtig, alayhi salatu wassalam. Und dass er für seinen Vater um Vergeben gebeten hatte, sagte Allah subhanahu wa ta'ala auch in Surat Ibrahim, Surah 14, Vers 41, Surah 260, Rabbana ghfirli wa li walidayya wa lil mu'minina yawma yaqumu al-hisab, und mein Herr, vergib mir und meinen Eltern und den Gläubigen am Tag der Auferstehung. Und was Nuh alayhi salam angeht, wir wissen, dass wir glauben, dass sein Vater, oder wir haben ein Vers, was darauf hinweist, dass seine Eltern gläubige Menschen waren. Denn Nuh alayhi salam sagte, Rabbi ghfirli wa li walidayya wa li man dakhala bayti mu'minan wa lil mu'minina wal mu'minat. O mein Herr, vergib mir und meinen Eltern und jedem oder einem jeden, der mein Haus betritt als Gläubiger, und auch den gläubigen Männern und den gläubigen Frauen. Das sagt er in Surat Nuh, Surah 71, Vers 28, auf Seite 571. Und die Tatsache, dass er für seine Eltern um Vergeben gebeten hat, weist darauf hin, dass seine Eltern zu den wenigen gläubigen Menschen gehörten. Na. Dann erwähnt der Autor einen zweiten Vers. Er sagte, وَالَّذِينَ هُمْ بِرَبِّهِمْ لَا يُشْرِكُونَ. Und zwar in Surat al-Mu'minun, Surah 23, Vers 59, Seite 345, und diejenigen, die ihrem Herrn nichts beigesellen, und diejenigen, die keinen Schirk begehen in Bezug auf ihren Herrn, Rabb. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagt das, wie wir wissen, am Anfang sagt er, قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ, also erfolgreich sind die, oder Erfolg haben diejenigen, die gläubig sind, oder die Gläubigen. Und dann erwähnt Allah subhanahu wa ta'ala viele Eigenschaften von diesen gläubigen Menschen, ganz am Anfang Surat al-Mu'minun. Und aber auf jeden Fall, was ich gerade vorgelesen habe, hat damit wenig zu tun. Aber auf der Vers 59 erwähnt er dann eine weitere Eigenschaft der gläubigen Menschen, وَالَّذِينَهُمْ بِرَبِّهِمْ لَا يُشْرِكُونَ, und diejenigen, die ihrem Herrn nichts beigesellen. Und diesem Vers geht ein anderer Vers voraus. Jetzt wollen wir uns mal das anschauen. 345. Nein, Vers 59. Wir schauen Vers 57 an. Gewiss, diejenigen, die aus Furcht vor ihrem Herrn besorgt sind und die an die Zeichen ihres Herrn glauben und die ihrem Herrn nichts beigesellen. Und das ist der entscheidende Punkt ist, eben die ihren Herrn fürchten, die aus Furcht vor ihrem Herrn besorgt sind. Sie fürchten ihren Herrn und sie können ihren Herrn nur fürchten, wenn sie seine Eigenschaften kennen. Man kann seinen Herrn nur fürchten, wenn man weiß, wer Allah ist. Und sie fürchten ihn oder sind darum besorgt und haben Angst davor, Allah gegenüber Allah zuwiderzuhandeln, seinen Befehlen keine Folge zu leisten. Und wir haben schon mal erwähnt, dass der Sünder allgemein gesehen ein Muschrik ist, allgemein gesehen, weil er Allah nicht gehorcht. Sprachlich gesehen ist jede Sünde eine Form von Schirk. Aber in der Scharia werden die Sünden eingeteilt, eben grundsätzlich in Ash-Shirk und in Al-Fusuq, also in Frevel. Und was einem aus dem Islam rausläuft, ist Ash-Shirk. Und nicht nur jeder Schirk, sondern der große Schirk. Das ist in der Scharia der Fall. Und wenn Allah, als Allah sagte, und diejenigen, die ihrem Herrn nichts beigesellen, im Vers 59, sagte der Gelehrte hier, gemeint ist, eben diese allgemeine Bedeutung, dass man Allah subhanahu wa ta'ala überhaupt nichts beigesetzt. Niemals jemandem anderen gehorcht, außer Allah subhanahu wa ta'ala. Und es eben der allgemeine, die sprachliche Bedeutung gemeint ist von dass eben gemeint ist, dass jede Form von Sünde eine Art von Schirk ist. Und das bedeutet nicht, dass ein Mensch keine Sünden begeht, sondern jeder Mensch begeht Sünden. Und kein Mensch außer den Propheten sind ma'asum, das heißt, also, begehen keine Sünden, sind sündenfrei. Aber der Unterschied zwischen denjenigen Menschen, die den Tawhid umsetzen, und den anderen, ist, dass diejenigen, die den Tawhid umsetzen, wenn sie eine Sünde begehen, dass sie Allah gegenüber sich bereuen. Dass sie eben Allah sich reuevoll zuwenden. Und deswegen sagte Allah subhanahu wa ta'ala über die gläubigen Menschen auf der Seite 67, Surat Al-Imran, Vers 135. Und diejenigen, die, wenn sie eine Abscheulichkeit begangen oder sich selbst Unrecht zugefügt haben, Allahs gedenken und dann für ihre Sünden um Vergebung bitten. Und dann für ihre Sünden vergeben bitten. Und wer sollte die Sünden vergeben außer Allah? Und die nicht auf dem beharren, was sie getan haben, wo sie doch wissen. Das heißt, sie haben Sünden und sie begehen sie auch, aber sie beharren nicht darauf. Das heißt, sie machen nicht weiter mit den Sünden. Sondern sie sind sich bewusst, dass sie Sünden sind und sie hören damit auf, bitten um Vergebung und machen nicht mit den Sünden weiter. Es kann sein, dass sie wieder zurückfallen. Es kann sein. Aber sie nehmen sich vor, dass sie nicht mehr wieder zurückfallen. Und das ist eine Sache des Herzens. Allah kennt die Sache im Herzen am besten. Na. Dann erwähnt der Autor einen etwas längeren Hadith, den wir ganz mal lesen werden, aber wir werden ihn nicht ganz zu Ende besprechen, wallahu a'lam. Besonders nicht den Nutzen daraus ziehen am Ende. Aber wir lesen einmal vor und sagen, وعن حسين بن عبد الرحمن قال, also حسين بن عبد الرحمن sagte, كنت عند سعيد بن الجبير, سعيد بن جبير, ich war bei سعيد بن جبير, فقال, أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة, er sagte, سعيد بن جبير sagte, wer von euch hat das Gestirn gestern Nacht gesehen, das untergegangen ist? Und untergegangen, saqata, ich habe nachgeschlagen, in qadda, saqata bedeutet eingestürzt, abgesunken, untergegangen, Allahu a'lam, irgendwas mit dem Gestirn, dem passiert. Er fragte, wer von euch hat gestern Nacht das Gestirn gesehen, das untergegangen ist? Faqultu, ana, ich sagte, ich. Also Hussein ibn Abdurrahman sagte, ich. Thumma qult, ama inni lam akun fi salah, walakinni ludigt. Er sagte, also Hussein sagt jetzt, ja, also folgendes, ich war nicht am Beten, sondern ich wurde von, gebissen. Wurde gebissen. Gemeint ist mit gebissen, dass also Gift auch durchkommt. Ja? Also ich wurde gebissen. Qala fama sana'at, wurde gesagt, was hast du dann getan? Qultu irtaqait. Und in einer Überlieferung ist irtaqait. Und das ist hier gemeint. Er sagte, ich habe nach Ruqya verlangt. Ich habe verlangt, dass man Ruqya mit mir macht. Also prophetische Medizin. Qala fama hamalaka ala hada. Dann wurde gefragt, warum hast du das getan? Und dann sagte er, Hadithun haddathnahu al-Sha'bi, qala wa ma haddathukum. Das heißt, er sagte, aufgrund eines Hadithes, den uns al-Sha'bi erzählt hat, er sagte, dann wurde gesagt, wa ma haddathukum, was hat er euch erzählt? Qultu, ich sagte, haddathana an Buraydah ibn al-Husayb, annahu qal, la ruqyata illa min aynin aw huma. Er sagte, mir hat Buraydah ibn al-Husayb erzählt, es gibt keine Ruqya, außer in Bezug auf Ein und Humah. Okay, vielleicht werden wir wissen, was das bedeutet, inshallah. Er sagte dann, قَدْ أَحْسَنَ مَنْ إِنْتَهَى إِلَى مَا سَمِعْ. Das heißt, dann sagte der andere wiederum, wer das umsetzt, das ist die Bedeutung, ja, so. Wer das tut, wer das umsetzt, was ihn an Wissen erlangt hat, dann ist es auch gut so. Ja, er will damit sagen, ich habe aber ein bisschen mehr Wissen als das. Also wenn er nur nach dem handelt, was er erfahren hat, dann ist es auch in Ordnung so. Aber jetzt erzähle ich euch etwas, was ich noch mehr weiß, sagt er. Walakin haddathana Ibn Abbas an an-Nabiy sallallahu alaihi wasallam annahu qal. Allerdings hat uns Ibn Abbas über den Propheten sallallahu alaihi wasallam erzählt, dass er gesagt hat: Uridat alayya al-umam, fara'aytu an-nabiyya wa ma'ahu ar-rahd. Mir wurden die Anhängerschaften der Propheten gezeigt. Also ich habe das jetzt übersetzt. weil Umma heißt der Gemeinschaft. Und gemeint ist Gemeinschaften der Propheten. Also, der Prophet sagte, mir wurden die Gemeinschaften der Propheten gezeigt, die Anhängerschaften der Propheten gezeigt. Dann sah ich einen Propheten, mit dem nur eine kleine Gruppe von Menschen war. Und einen anderen Propheten, mit dem nur ein oder zwei Personen waren. Und ich sah auch einen Propheten, dem niemand gefolgt ist. إذ رفع لي سواد عظيم. Und dann sah ich eine riesige Menschenmenge. فظننت أنهم أمتي. Dann dachte ich, es wäre meine Gemeinschaft. فقيل لي هذا موسى وقومه. Dann wurde mir gesagt, das ist Musa und sein Volk. فنظرت فإذا سواد عظيم. فقيل لي هذه أمتك. Dann hat er woanders hingeschaut oder weiter geschaut und dann sah er wieder eine gewaltig große Menschenmenge. Und dann wurde mir gesagt, das ist deine Gemeinschaft. ومعهم سبعون ألفا يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. Dann wurde ihm auch weiterhin gesagt, zu dieser gewaltigen Menschenmenge gibt es noch einmal 70.000 Menschen, die ins Paradies eingehen werden, ohne Rechenschaft ablegen zu müssen und ohne bestraft zu werden. ثم نهض فدخل منزله فخاض الناس في أولئك. Dann stand der Prophet auf und ging in sein Haus rein. Und dann haben die Menschen angefangen, über diese 70.000 zu reden. Also Sahaba, die diesen Hadith gehört haben. فَقَالَ بَعْضُمْ فَلَعَلَّهُمُ الَّذِينَ صَحِبُوا رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهِ وَسَلَّمْ. Manche sagten, vielleicht sind das diejenigen, die mit dem Propheten zusammen gewesen sind. وَقَالَ بَعْضُمْ فَلَعَلَّهُمُ الَّذِينَ وُلِدُوا فِي الْإِسْلَامِ فَلَمْ يُشْرِكُوا بِاللَّهِ شَيْئًا. Und manche sagten, vielleicht sind es aber diejenigen, die im Islam schon geboren wurden und dann niemals Allah etwas beigesetzt haben, niemals Schirk begangen haben. وَذَكَرُوا أَشْيَا. Und sie haben noch andere Sachen erwähnt, Gründe. فَخَرَجَ عَلَيْهِمْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ فَأَخْبَرُوهُ. Dann ging der Gesandte Allah aus seinem Haus zu ihnen wieder hinaus und sie haben mitgeteilt, was sie geredet haben. فَقَالَ هُمُ الَّذِينَ لَا يَسْتَرْقُونَ وَلَا يَكْتَبُونَ وَلَا يَتَطَيَّرُونَ وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. Der Gesandte Allah gab ihnen die Antwort. Er sagte, es sind diejenigen, die nach keiner Ruqya verlangen und kein Kay betreiben und kein Tatayyur machen und sich auf ihren Herrn verlassen. Und das ist das Ende des Hadithes. Und der Hadith ist ein, das ist nicht das Ende des Hadithes, astaghfirullah, geht noch weiter. فَقَامَ عُكَّاشَ إِبْنُ مِحْصَن. Ein Sahabi stand dann auf, heißt عُكَّاشَ ابن محصن فقال ادعوا الله ان يجعلني منهم فقال انت منهم. عكاشة stand auf und sagte, betet zu Allah, dass ich zu ihnen gehöre. Und dann sagte der Prophet صلى الله عليه وسلم, du gehörst zu ihnen. Dann stand ein anderer Mann auf, ثم قام رجل اخر فقال ادعوا الله ان يجعلني منهم. Und er sagte, betet zu Allah, dass er mich zu denjenigen macht, dass er mich zu diesen macht. فقال سبقك بها عكاشة. Und dann sagte der Gesandte Allah, Ukasha ist dir zuvorgekommen. Ukasha ist dir zuvorgekommen. Und der Hadith ist bei Bukhari und bei Muslim. Und der Hadith ist, wie man sehen kann, ein bisschen länger. Aber wir werden, inshallah, Allah es uns leicht macht, suchen diesen Hadith, so gut es geht, zu verstehen. Und, na. Jetzt, am Anfang, hieß es, er sagte, Amma inni lam akun fi salah. Also er fragte doch, wer hat von euch gesehen, das Gestirn dort untergegangen ist? Am Anfang fragte er. Ja? Und zwar, wer fragt? Sa'id ibn Jubayr. Okay? Er fragt, wer von euch hat das Gestirn gesehen, was gestern Abend untergegangen ist? Und er sagte, ich. Also Hussein sagte ich. Und dann sagte ich, Hussein sagt weiterhin, aber ich war nicht am Beten, sondern ich wurde gebissen. Und das gehört zu der Unterwürfigkeit und Bescheidenheit der Sahaba. Denn was er damit sagen will, ist, eigentlich hat das im Zusammenhang gar nichts zu tun. Aber er wollte sagen, nicht, dass ihr denkt, ich bete nachts. Oder nicht, dass ihr denkt, ich habe nachts gebeten. Er wollte nicht, dass die Leute so über ihn denken. Sondern hat gesagt, ich wurde gebissen. Kann sein Skorpion, kann sein was anderes. Aber das ist der Sinn, warum er das gesagt hat. Und er wollte eben nicht, dass Leute ihn loben, über ihn gut sprechen, auf eine Sache, die überhaupt gar nicht stimmt. Und selbst wenn es stimmen würde, würde er nicht wollen, dass man über ihn darüber redet. Denn wenn man möchte, dass andere Leute über einen reden, dann ist das eine, weist das auf Unvollständigkeit des Tawahid hin. Und es gibt zwei Arten von Menschen übrigens, ja. Beide, eine ist nicht besser als der andere. Manche von den Menschen, sie begehen eine Tat, damit sie gesehen werden. Und manche unterlassen eine gute Tat, damit nicht gesagt wird, er hat sie getan. Das ist beides schlimm. Das ist beides schlimm. Auch eine gute Tat zu unterlassen für Menschen, das ist eine schlimme Sache, ja. Das ist beides, eines ist nicht besser als das andere. Und was man machen muss, ist, man tut die Tat und man hat im Herzen, dass man es für Allah tut. Und deswegen ist der Ikhlas nicht einfach. Der Ikhlas, manche Leute denken, also ich habe mal jemand gehört, der zu mir gesagt hat, ist doch, wo ich geredet hatte über Ikhlas, wie schwierig es ist und so, dann wurde mir gesagt, ist doch eigentlich ganz einfach, das ist doch der Grund, warum wir überhaupt beten und so. Dann habe ich eben gesagt, entweder Allah hat sie wirklich leicht gemacht und inshallah bist du auf einem guten Weg, oder du irrst dich gewaltig. Weil Ikhlas und nicht Ikhlas, das sind nur eine kleine Angelegenheit im Herzen. Ja. Und offensichtlich wurde er kräftig gebissen von irgendeinem Tier, weil er die ganze Nacht nicht geschlafen hat. Dann sagte er, nachdem er gebissen wurde, irtaqait oder istarqait. Das heißt, er hat nach Ruqya verlangt. Ruqya, wie ich gesagt habe, ist prophetische Medizin. Ja. Und wie zum Beispiel durch Koran lesen oder durch anderes. Du'a, bestimmte Ad'iyah. Und dann fragte Sa'id, rahimahullah, warum hast du nach Ruqya verlangt? Und dann sagte er als Antwort, aufgrund eines Hadithes, den mir Al-Sha'bi erzählt hat. Und das weist auch hin, dass die Salaf, dass die uns vorausgehenden rechtschaffenden Menschen, das waren ja keine Sahaba jetzt hier, das waren ja von den Tabi'in oder danach, sich vergewissert haben von den Sachen, die sie getan haben. Und nicht einfach irgendwas angenommen haben. Und Sa'id wollte nicht den Mann irgendwie kritisieren, warum er das getan hat, sondern er wollte wissen, diese Ibadah, die du getan hast, dieser Gottesdienst, aufgrund welchen Beleges hast du das getan? Denn wenn er Wissen hat, dann möchte er das Wissen auch haben. Na. Und dann sagte er, eben, es gibt keine Ruqya, außer in Bezug auf Ain und Humma. Und Ain, das ist das, was die Menschen manchmal bezeichnen als Nazar oder auch mit anderen Sachen Nafs oder manche sagen sogar Al-Hasad, Neid, ja, was daherkommt. Und gemeint ist damit nichts anderes, als dass es manchmal passiert, dass jemand, der neidisch ist, einen bestimmten Blick wirft auf jemanden, den er beneidet. Und das hat eine Auswirkung auf die Person, die beneidet wird. Ja, das hat eine Auswirkung auf die Person, die beneidet wird. Das nennt man eben, wer ist das? Ein. Ein oder Nazar. Ja. Und das ist wahr, weil der Professor, es bedeutet, dass er gesagt hat, Al-Ainu Haq, das heißt, das Ein gibt es wirklich. Und es gibt auch dagegen ein Heilmittel in der prophetischen Medizin. Und Humma ist alles Giftige. Also der Hadith heißt jetzt praktisch, es gibt keine Ruqya, außer in Bezug auf Ein und alles Giftige, wenn man irgendwie vergiftet worden ist. Und diese Aussage, dieser Hadith weist darauf hin, dass Ruqya in Bezug auf Ein sinnvoll ist und funktioniert und auch in Bezug auf Giftstoffe funktioniert. Und dass es mit Allahs Erlaubnis auch funktionieren wird. Und der Sheikh Al-Uthaymin, rahimahullah, sagt in der Erklärung, dass es auch eine Tatsache ist, die ausprobiert worden ist und es hat funktioniert. Und was auch darauf hinweist, ist, als unser Prophet, sallallahu alaihi wasallam, eine Gruppe von Sahaba hinausgeschickt hat, um Zakat einzusammeln und dann sie verlangt haben von dem Volk, dass man sie gastfreundlich behandelt und dann haben sie nicht gastfreundlich behandelt, dann mussten die Sahaba irgendwo außerhalb dann zelten oder sich aufhalten und der Stammeshäuptling von dem Volk wurde durch ein Tier, also durch einen Skorpion gebissen. Und dann fragte man, haben sie halt nachgefragt, wer kann Ruqya betreiben, wer kann Ruqya machen. Das Volk, die waren besorgt um ihren eigenen Chef. Ja. Wer kann Ruqya betreiben? Und dann sagten sie, vielleicht diese Leute, die zu uns gekommen sind, also die Sahaba, vielleicht konnten sie Ruqya betreiben. Und dann kamen sie zu dieser Gesandtschaft oder zu dieser Gruppe von Sahaba und sie sagten, hal fikum min raq, gibt es unter jemanden von euch, der Ruqya machen kann? Und sie sagten, ja, aber wir machen erst Ruqya, wenn wir dafür eine Anzahl von Schafe bekommen. Dafür Schafe bekommen. Also ein Entgelt wollten sie haben dafür. Und dann sagten sie, wir geben es euch. Und dann haben sie ihnen auch tatsächlich einen Teil der Schafe gegeben. Und einer von ihnen, ich erinnere mich, zwar Abu Sa'id al-Khudri, radiallahu anhu arda, er hat dann die Fatiha mehrmals gelesen, wie heißt es, und hat die Fatiha gelesen und dann einen Teil seines Speichel auf die Wunde immer getan, ja. Und es heißt siebenmal und es heißt auch manchmal in manchen Überlieferungen, also morgens und abends, drei Tage lang. Und dann ist dieser Mann, wie heißt es, gesund geworden, als wäre nichts geschehen. Und als sie dann zum Propheten sallallahu alaihi wasallam gegangen sind, sie haben natürlich von den Schafen nichts gegessen, weil sie Angst gehabt haben, dass es verboten ist, was sie gemacht haben. Aber wie heißt es, der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat, wie heißt es, dann sogar nachgefragt, ob sie auch noch etwas davon übrig haben, was darauf hinweist, dass es erlaubt war, was sie getan haben und dass es halal ist für Ruqya, etwas zu verlangen. Und natürlich sind viele Vorteile aus diesem Hadith zu entnehmen, viel Nutzen zu entnehmen, aber der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt am Ende, Uma yudrika anha ruqya. Das heißt, und wo hast du eigentlich gewusst, dass es eine Ruqya ist, die Fatiha ein Heilmittel ist. Na. Und ebenso ist es also auch das Koran lesen auch von Al-Ain kann auch gegen Ain nützen. Und es gibt auch eine andere Sache, die berichtet worden ist in Bezug auf Al-Ain, und zwar, dass man die Person holt, die das gemacht hat, die diesen bösen Blick geworfen hat. Man nimmt diese Person und lässt sie Wudu machen, Gebetswaschung machen, und dann sammelt man das Wasser auf, was von ihm abtropft, und kippt es auf denjenigen, der mit dem Ein befallen worden ist. Und er trägt auch einen Teil davon, und dann wird er mit Allahs Erlaubnis, inshallah, wieder gesund und befreit. Und der Ain selbst, der das macht, er soll, wenn er etwas sieht, was ihm gefällt, nicht neidisch sein. Und was dagegen hilft, ist, was der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, in diesem Hadith, halla barakta alayh. Das heißt, hättest du doch barakallahu alaik gesagt. Möge Allah dich segnen. Ja? Hättest du doch barakallahu alaik gesagt. Also ähnlich wie barakallahu fik ist das gleiche. Ja? Also gemeint ist halt, dass er ein Dua ausspricht, damit eben dieser Neid aus seinem Herzen entfernt wird. Ja. Und Sa'id ibn Jubair sagt dann als Antwort darauf, aber Ibn Abbas hat uns ein Hadith über den Prophet sallallahu alaihi wasallam überliefert, folgenden Hadith als Antwort darauf, sagt er: Uridat alayya al-umam, فَرَأَيْتُ النَّبِيَّ وَمَعَهُ الرَّهْطُ. Also er sagte, mir wurden die Anhängerschaften der Propheten gezeigt. Und ich sah einen Propheten, mit dem nur eine Gruppe von Menschen war. Eine kleine Gruppe gemeint ist, Ar-Rahd hier, eine Anzahl von 3 bis 9. Nur so wenig Anhänger waren dabei. Und offensichtlich war das im Traum. Offensichtlich war das im Traum. Wallahu a'lam. Und er sah auch einen Propheten, mit dem niemand war. Und was für einen Sinn macht es da, die Propheten zu schicken, obwohl Allah wusste, dass niemand ihm gehorchen wird, damit sie kein Argument haben am Tag der Auferstehung und nicht sagen können, zu uns ist kein Prophet gekommen. Und als ihm dann die erste große Menschenmenge gezeigt worden ist, dachte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, es wäre seine Gemeinschaft. Warum? Weil er vorher die anderen Gemeinschaften gesehen hat und wie wenige sie sind. Und dann sah er plötzlich viele, viele Menschen und dachte, es wäre seine Gemeinschaft. Aber es war eben die Gemeinschaft von Musa a.s. und seinen Leuten. Das weist darauf hin, dass er sehr viele Anhänger hat. Und dann sah er danach noch eine gewaltigere Menge an Menschen. Und dann wurde gesagt, das ist deine Gemeinschaft. Und sie ist mehr, alhamdulillah, als die Gemeinschaft von Musa a.s. Und sie werden und mit ihnen gibt es 70.000 Menschen. Oder unter ihnen oder mit ihnen werden 70 weitere 1000 Menschen eingehen, ohne Rechenschaft ablegen zu müssen und ohne bestraft zu werden. Und offensichtlich werden sie weder in ihren Gräbern bestraft, noch werden sie nach der Auferstehung bestraft werden. Und dann haben ja die Sahabe darüber geredet, wer könnten die 70.000 Menschen sein? Und manche sagten, wahrscheinlich sind das diejenigen, die mit dem Propheten Muhammad s.a.w. zusammen waren. Das ist eine Ansicht, gemeint ist die Sahaba, nur die Sahaba. Und andere haben gesagt, das ist gemeint diejenigen, die mit dem Propheten s.a.w. Hijra gemacht haben. Und es gibt noch andere Auslegungen dazu, aber das ist nicht sehr entscheidend. Denn was entscheidend ist, ist die Eigenschaften, die sie haben, damit man wie sie handelt, wie sie. Damit man so handelt, wie sie. Und da gibt es immer ein Für und Wider, weil manche haben gesagt, wenn es alles Sahaba sind, dann wie 70.000, die Sahaba waren noch mehr als 70.000. Ja. Wir gehen davon aus, dass sie zu den besten Menschen gehören. Ja. Und wie dem auch sei, hin und zurück, oder also jeder hat seine Ansicht diesbezüglich, aber wie dem auch sei, wie ich gesagt habe, es geht hauptsächlich um die Eigenschaften, die der Prophet erwähnt hat, denn in anderen Überlieferungen, bei Imam Ahmed ist authentisch überliefert worden, dass nicht nur die 70.000 Paradies kommen, sondern noch viel, viel mehr noch als die 70.000, Alhamdulillah. Und dann kam der Gesandte Allah sallallahu alaihi wa sallam und hat ihn mitgeteilt und er sagte, es sind diejenigen, die keine Ruqya verlangen. Und bei Muslim heißt es La Yarqun, das heißt, sie machen keine Ruqya. Und das ist falsch. Das ist eine falsche Überlieferung, auch wenn sie bei Sahih Muslim ist. Aber die korrekte Überlieferung ist La Yastarqun, wie es anderswo heißt, wie bei Bukhari heißt. Das heißt, sie verlangen keine Ruqya. Ja, sie verlangen keine Ruqya. Und darauf hat Ibn Taymiyyah rahimahullah und andere darauf hingewiesen. Und der Beweis dafür ist, dass unser Prophet Muhammad s.a.w., er hat selbst Ruqya gemacht. Und Jibril hat Ruqya gemacht für den Propheten s.a.w. Und Aisha hat auch Ruqya gemacht für den Propheten s.a.w. Und die Sahaba haben auch Ruqya gemacht. Und deswegen weist es darauf hin, dass eben diese Überlieferung ist falsch. Zumal auch in anderen Überlieferungszeugen heißt es immer, er hat Ruqya verlangt und nicht Ruqya gemacht. Ja. Und warum unterlassen sie die Ruqya? Aus drei Gründen. Erstens, weil sie sich völlig auf Allah subhanahu wa ta'ala verlassen. Und das ist eine gewaltige Stufe. Zweitens, weil sie sich nicht erniedrigen lassen wollen, indem sie anderen Menschen fragen. Sondern sie möchten Allah subhanahu wa ta'ala sich vor Allah erniedrigen und nicht vor anderen Menschen. Und drittens, weil das dazu führt, dass man mit Allah in Verbindung steht. Denn wer Dua zu Allah macht, ist besser dran als jemand, der von einem Menschen etwas verlangt. Das ist die erste. Zweites, wala yaktabun. Wala yaktabun, sie machen kein Kay. Und Kay bedeutet etwas, dass man einfach, ist eine alte Medizin, in dem man einen bestimmten Teil des Körpers brennt, tatsächlich wirklich anbrennt, ja. Und es wird dann eben gesagt, dass so Sachen wie zum Beispiel, wenn man vorne am Bauch an bestimmten Stelle verbrennt, dann sind Rückenschmerzen weg und sowas ähnliches. Das ist ausprobierte Medizin, alte Medizin. Und die der Prophet, sallallahu alaihi wa sallam, hiermit eben verpönt hat. Und deswegen, hier geht es auch darum, dass man Al-Kay verlangt. Hier geht es auch darum, dass man Al-Kay verlangt. Und man soll es eben nicht verlangen. Und denn wenn es nämlich bewiesen ist, durch Proben, dass es hilfreich ist, darf man es anwenden, aber man darf es nicht von jemandem verlangen. وَلَا يَتَطَيَّرُونَ التطير ist ursprünglich gewesen, wie Imam al-Nawawi rahimahullah erwähnt hat, dass manche Araber, wenn sie unterwegs waren und sie nicht wissen wollten, nicht wissen konnten und nicht gewusst haben, welche Richtung sie gehen sollen, rechts oder links zum Beispiel, dann haben sie einfach einen Vogel genommen und ihn fliegen lassen. Und wenn er nach rechts gegangen ist zum Beispiel, haben sie gesagt, dann ist es gut, gehen wir halt nach rechts. Oder nach links ist es schlecht. Oder sollen wir weitergehen, nicht weitergehen, wenn nach rechts gegangen sind sie weitergegangen, nichts, nach links sind sie wieder nach Hause gegangen. Und weil es das überhaupt keinen Sinn macht, ist das jetzt verboten. Weil das überhaupt keinen Sinn ist, ist verboten. Und der Prophet, sallallahu alaihi wa sallam, sagte, At-tiratu shirk, At-tiratu shirk, At-tiratu shirk, also eine Form von Shirk. Weil man glaubt, dass die Sache etwas nützt. Und die Sache nützt eben nichts. Nutzen kann nur Allah subhanahu wa ta'ala und nutzen tun alle anderen Sachen nur, wenn Allah darin Nutzen gelegt hat. Und deswegen sagen wir von Ahl Sunnah Jama'a, dass Medizin nützt, an sich hilft und heilt, aber mit Allahs Erlaubnis und weil Allah darin Nutzen gelegt hat. Die Asha'ira sagen, nein, Medizin nutzt überhaupt nicht, sondern wenn man Medizin nimmt, in dem Moment heilt Allah. Ja? Und das ist aber falsch, sondern Medizin an sich nützt. Sie haben gesagt, wenn man sagt, Medizin nützt, ja, wenn man sagt, Medizin nützt, also hilft einem, dann ist es ein Fall von Schirk, als wären das Götter. Aber das ist nicht wahr. Sondern wir sagen ja, nicht, dass die Sachen an sich nützen, sondern wir sagen, es nützt, weil Allah es gesagt hat. Wir sagen, es nützt, weil Allah darin Nutzen gelegt hat und weil unser Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, oh Leute des Koran, oh Volk des Koran, behandelt euch mit Medizin. Tadawau. Behandelt euch mit Medizin. Ja. Deswegen, das ist ein feiner Unterschied zwischen der Ahl-Sunnah und der Ash'ariya. Wie dem auch sei, das hier in diesem Hadith ist nicht nur gemeint, das mit den Vögeln, sondern überhaupt, dass wenn man denkt, dass ein Glas kaputt geht, dass das Glück oder Unglück bringt, ja, oder dass eine Schwarzkatze Unglück bringt oder solche Sachen, das ist eine Form von Schirk. Was erlaubt ist, ist Al-Fa'l. Al-Fa'l ist, wenn ich etwas Gutes höre, dass ich dann auch hoffe, dass etwas Gutes geschieht. Aber ich glaube nicht wegen der Sache, sondern ich hoffe es einfach. Ich gehe davon aus und hoffe, dass es ein Zeichen für Allah ist. Zum Beispiel, wenn ich meinetwegen eine Frage, wie heißt es, wer wird den Vortrag so und so halten, und dann sagt er mir, Abdurrahman, dann sage ich, Alhamdulillah, inshallah, es ist ein wirklicher Abdurrahman. Ja? Und hoffe, dass, und habe mich beruhigt und hoffe, dass er wirklich ein Diener Allahs ist. Ja? Das nennt man Fa'al, wenn man etwas Schönes, Gutes hört, dass man dann auch Hoffnung hat. Aber wir glauben nicht, dass durch die Sache selbst es nutzen wird. Das ist eine Form von Ashirk. Und genauso irgendein Geräusch hört oder wenn man denkt, dass etwas, was man gesehen hat, irgendeinen Nutzen oder Schaden hat, nur weil es irgendwie bekannt in der Gesellschaft ist. Oder wenn ein bestimmter Ort, wenn man glaubt, ein bestimmter Ort hilft einem oder schadet einem, wenn man das Gefühl hat, ach, immer wenn ich in diesem Raum bin, oder immer wenn ich mich so und so hinsetze, oder wenn ich irgendwas mache, dann bestimmt passiert was Schlechtes, ja? Wie bitte? Kenn ich nicht mal. Oder bestimmte Zeit. Er sagt immer, wenn ich um die Zeit jemanden anrufe, dann passiert was Schlechtes oder sowas, ja? Das ist alles. Hat nichts mit dem Islam zu tun. Und deswegen, was auch bekannt war uns den alten Arabern, ist At-Tasha'um in Bezug auf, also das ist eben dieses pessimistisch sein. Wenn etwas was passiert, dann wird was Schlechtes passieren. Ja? In Bezug auf Shawwal. Sie dachten, der Monat Shawwal wäre irgendwie da was ganz Schönes, wenn man da heiraten würde. Und deswegen hat Aisha radiallahu anha wa ardaha, damit sie das klarstellt, diese Aqidah klarstellt, gesagt, wie es berichtet ist bei Sahih Muslim, عقد علي رسول الله صلى الله عليه وسلم في شوال. Das heißt, der Gesandte Allah hat ist mir mit die Heirat eingegangen in Shawwal. Also gemeint ist, also die Heirat, das Aussprechen der Heiraten annehmen. Also das Heirat selbst, das islamische Heirat selbst. وبنى بي في شوال. Also ist dann auch zu mir gegangen in Shawwal. فأي كنا كان أحظى عنده. Er sagte, wer von euch, also sie spricht zu den Frauen des Propheten, zu den anderen, wer von euch steht ihm denn näher als ich? Oder wer von euch ist glücklicher als ich? In dieser Hinsicht, ja. Und das war ein Beweis, dass Shawwal hat keine Vorteile und keine Nachteile. Also dann ist es wie jeder andere Monat auch. Ja. Manche Leute machen das in Bezug auf Mittwoch irgendwie und manche in Bezug auf Safar, wie dem auch sei. Und das alles hat der Gesetzgeber, Alhamdulillah, für nichtig erklärt und hat am Ende nochmal betont, worum es wirklich geht. وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. Und sie vertrauen auf ihren Herrn. Sie vertrauen auf ihren Herrn subhanahu wa ta'ala. Und wenn man irgendeine von diesen Sachen doch tut, dann ist es eben eine Unvollständigkeit des Tawhid. Dann ist es eben eine Unvollständigkeit des Tawhid. Und noch einmal kurz, bevor wir fertig sind, am heutigen Tag. Erstmal, Ruqya verlangen ist nicht verboten, sondern man darf es. Aber wenn man zu den 70.000 Menschen gehören möchte, oder wenn man zu den Menschen gehören möchte, die ins Paradies eingehen, ohne dass sie bestraft werden, ohne dass sie zur Rechenschaft gezogen werden, verlangt man es nicht. Und man wendet es auf sich selbst an. Und man macht es für andere, aber man verlangt es nicht. Und aber wenn jemand das verlangt, man darf es ihm machen. Wenn jemand das verlangt, darf man es ihm machen. Und Al-Kay ebenso. Und Tatayur allerdings ist verboten. Eben, dass dieses, wenn etwas passiert, dann glaubt man, das ist verboten, einfach von Schirk. Das ist die einzige von diesen drei Sachen, die absolut haram sind, die man nicht mehr tun darf. Wallahu a'lam, wa sallallahu wa baraka ala nabiyyina Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.